Fahrradio mit Flitz für Kids, die Sendung für mobile Kinder. Tut mir echt leid, Leute. Ich bin total durchgedreht. Das mit deinem Fahrrad, Lotte, das kriegst du natürlich ersetzt. Das ist jetzt erstmal egal. Hast du großen Ärger mit deinen Eltern? Ich glaube, das Schlimmste kommt noch. Jetzt sind sie nur froh, dass ich noch lebe. Aber wir haben noch was zu klären. Schon gut. Ich hatte ja viel Zeit nachzudenken. Was haltet ihr davon, wenn ich einen Monat lang in der großen Pause kostenlos Fahrräder repariere? Quatsch, dann wissen doch alle, dass er's war. Und wir halten doch unsere Klappe, oder? Aber nur unter einer Bedingung. Er macht ab jetzt bei uns mit. Spinnst du? Warum eigentlich nicht? Mensch, jeder baut mal Bockmist. Im Grunde ist Zahim doch gar nicht so übel. Außerdem muss er bei Fahrrädern wohl noch einiges lernen. Ein Fahrraddetektiv ohne eigenes Fahrrad? Wir haben noch ein olles Fahrrad von meinem Bruder im Keller. Das ist zwar ziemlich hin, vorne und hinten platt, Lampen kaputt und so, aber reparieren kann er ja. Ich kann's gar nicht fassen. Ihr wollt mich wirklich in eure Bande aufnehmen? Und mach mal halblang. Werd erstmal wieder gesund. Die Fahrraddiebe laufen uns schon nicht weg. Erst gestern wurde an unserer Schule wieder ein Fahrrad geklaut. Also ich weiß nicht. Detektiv Ehrenwort. Schon klar. Aber Sam, die Idee mit den Reparaturen war gar nicht so blöd. Wir sollten an unserer Schule mal eine Fahrradkontrolle machen. Räder, die nicht sicher sind, kriegen eine Mängelkarte. Und werden von mir repariert. Gegen Knete, versteht sich. Und dann machen wir an unserer Schule eine Fahrradwerkstatt auf. Wie soll sie denn heißen? Na Logo. Die 5 Ventile.